Der Nikolaus ist gut und brav. So brav, als wie ein Schaf im Schlaf. Sehr verehrter Nikolaus, komm nicht herein, bleib lieber draus. Glaub mir, ich bin furchtbar brav. Vor allem, wenn ich schnarch im Schlaf. Wenn du mich fangen willst, hihi, erwischst du mich bestimmt gar nie. Ich beiß ein Loch in deinen Sack, das ist ein feiner Schabernack. Dann purzeln alle Kinder raus. Sehr verehrter Nikolaus, wir werden uns vertragen. Uns nur noch nettes Wagen. Ich werd mich furchtbar plagen, dass dir nicht platzt der Kragen. Und kommst du Niklaus wiederher, dann freue ich mich sehr. Sehr verehrter Nikolaus, komm doch herein und bleib nicht raus. Glaub mir, ich bin furchtbar brav. Und nicht nur, wenn ich schnarch im Schlaf. Und fang mich nicht, oh Nikolaus. Ich bin doch brav in Eders Haus. Ich mache keinen Schabernack und beiß kein Loch in deinen Sack. Komm doch herein und bleib nicht raus. Sehr verehrter Nikolaus, wir werden uns vertragen, uns nur noch Nettes sagen. Ich werd mich furchtbar plagen, dass dir nicht Platz der Kragen. Und kommst du, Niklas, wieder her? Der Nikolaus ist gut und brav. So brav, als wie ein Schaf im Schlaf. Ich fürchte mich vor einer Maus viel mehr als vor dem Nikolaus. Oder vielleicht auch nicht.